zur Erinnerung. Konservative haben eher aufgeräumte Schreibtische. Progressive dekorieren ihre Wohnung mit Andenken an Reisen. Andere Aspekte von Konsum wurden bisher wenig systematisch auf die emotionalen Prinzipien untersucht. Daher sind die folgenden Ausführungen etwas spekulativer als in anderen Kapiteln. Deutlich zeigen sich die emotionalen Prinzipien in der Politik selbst. Jürgen Trittin, der ehemalige grüne Umweltminister, äußerte sich im ICE-Abteil der ersten Klasse negativ über einen Barberjackenträger, obwohl er selbst maßgeschneiderte Anzüge trägt. Sowohl Wachsjacke als auch Anzug sind Symbole der gehobenen Mittelschicht. Doch die Wachsjacke ist eindeutig konservativ-bürgerlich konnotiert und damit für Trittin, der als Student Kommunist gewesen ist, Symbol des Klassenfeindes. Im Jahr 1998 ließ sich der frisch gekürte Kanzler Gerhard Schröder von einer Illustrierten in einem Brioni-Anzug ablichten, der das Monatsgehalt eines gut entlohnten VW-Arbeiters kostete. Einige seiner Wähler sahen darin jedoch keinen Verrat, sondern die Erfüllung des sozialdemokratischen Versprechens vom Aufstieg. Angela Merkel besitzt genau ein Jackett, aber in so vielen Farben, dass im Netz inzwischen Farbtafeln mit Fotos ihrer Outfits kursieren. Merkels indirekte Botschaft lautet: Ein moderner Konservativismus kann abwechslungsreich beim Alten bleiben. Politiker müssen Verlässlichkeit ausstrahlen und auch mit ihrer Kleidung die Wähler ansprechen. Auch in den USA ist so eine Wirkung von Vorteil. Dort tragen die Politiker Anzüge, die den Eindruck erwecken, sie sollten absichtlich nicht maßgeschneidert aussehen, damit ein Eliteverdacht gar nicht erst aufkommt. Manchmal ist weniger auch mehr. Der nackte Oberkörper von Putin auf dem Pferd spricht da für sich und für das Prinzip Autorität. Hier hat ein echter Mann die Zügel in der Hand. Auf den Plakaten im Wahlkampf 2017 traten die progressiven und konservativen Prinzipien besonders deutlich zutage. CDU-Kandidaten haben mit aufgehellten Bildern für Reinheit, im Anzug für Autorität und stilisierter Deutschlandfahne für Loyalität geworben. Progressive Parteien wie die Grünen hingegen haben auf Authentizität durch unretuschierte Fotos gesetzt. Ein Berliner Kandidat für die Partei Die Linke war mit einem Kapuzenpullover abgebildet, der Uniform urbaner Individualisten.